1. Die geschwisterliche Liebe untereinander soll weiterhin bestehen bleiben und das Fundament ihrer Gemeinschaft bilden. 2. Verneglassigt auf keinen Fall die Gastfreundschaft, denn durch dies Tugend haben einige Menschen, wann es zu ahnen, sogar Engel beherbergt. 3. Erinnert euch die Gefangenen, alsaber selbst mit ihnen in Haft wart, und fühlt mit den Misshandelten, die auch in einem sterblichen Körper lebt. 4. Die soll von allen Beteiligten in Ehren gehalten werden, und die heilige Treue muss unversehrt bleiben, die Gott die Genigen rich ten Word, die ansucht oder Hebrück begehen. 5. Your Lebensführung sollte frei von Habgier sein, in dem mit dem zufrieden seid, was besitzt, den Gott hat versprochen, euch niemals zu verlassen oder aufzugeben. 6. Daher können wir wolle zuversicht erklären, dass der Herr uns sehr hilf ist und wir uns nicht fürchten müssen, da kein Mensch uns wirklich schaden kann. 7. Gedenkt ihr geistlichen Leiter, die euch das Werk Gottes verkündet haben, betrachtet das Ergebnis ihres Lebenswages und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. 8. Jesus Christus bleibt dasselbe, so will gestern als auch heute bis in all Ewigkeit. 9. Lasst euch nicht durch Vielfaltige und fremde Lehren vom rechten Wege bringen, denn es ist vorteilhaft, wenn das Haus durch nade gefestigt worden nicht durch Speis verschriften, die ihren Anhängen keinen Nutzen brachten. 10. Wir verfügen über einen Alter, von dem Diogenigen, die noch im rituellen Zelt dienen, kein Recht haben zu essen. 11. Die Körper der Tiere, deren Blut vom Hohenpriester als Sühneopfer in das Heiligtum gebracht wird, werden Gemmes der Vorschrift außerhalb des Lagers verbrannt. 12. Aus diesem Grund hat auch Jesus außerhalb des Stadtors gelitten, das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen und von Sünden zu reinigen. 13. Lasst uns daher zu ihm hinaus vor das Lager gehen und bereitwillig die Schmach auf uns nehmen, die auch getragen hat. 14. Denn wir besitzen hier auf der Erde kein Stadt, die dauerhaft besten hat, sondern wir streben nach der zukünftigen, himmlischen Heimat. 15. Durch in Wollen wir Gott beständig ein Lebock verdarbringen, welch sind der Frucht an Sierra Lippen bestet, die sich offentlich zu seinem Namen bekennen. 16. Verges debi nicht, Gott zu tun und juren besitz mit anderen zu teilen, denn solchen Opfern hat Gott großes Wald fallen. 17. Gehorcht euren Leiten und ordnet euch ihnen unter, dasie über ihr Seelen wachen und dafür Rechenschaft abelgen müssen, sie sollen dies aufgabe mit Freud und nicht mit Sufsen erfüllen, da dies sonst für euch von Nachteil wäre. 18. Betet für uns, denn wir sind von Ubersut, ein Reiners Gewissen zu haben, da wir in jeder Hinsicht bestrebt sind, ein Rechtschaffens Leben zu führen. 19. Eich ermann euch umso dringlicher, die zu tun, damit eich euch durch Gottes Fügung möglichst bald wiedergegeben werden kann. 20. Der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schaf, unseren Herrn Jesus, durch das Blut eint Eugen Buns von den Toten heraufgeführt hat, moduk starken. 21. Rustuk mit allem guten aus, damit seinen Willen ausfurt, warende durch Jesus Christus in uns das bewirkt, was im Gefault, im Geburt die Herrlichkeit in Ewigkeit. 22. Ich bitte euch Jedoch, Bruder, Diocese wird der Ermanning geduldig anzunehmen, obwohl ich euch nur einen kurzen Brief geschrieben habe. 23. Wisst, dass unser Bruder Timotheus wieder in Freiheit ist, falls bald eintrifft, wird ich euch gemeinsam mit ihm besuchen. 24. Grüßt all ihr Leiter soe el Heiligen in der Gemeind, auch die Geschwister aus Italien lassen euch herzlich grüßen. 25. Die Gnade Gottes sei mit euch allen. Amen.